Katharina Biedermann und Familie Blaschkes, Wien 23, Endrestraße 97, früher Hauptstraße 31, Wohnungen von Katharina Biedermann und Familie Blaschkes. Katharina Biedermann. Katharina Biedermann wurde am 14.06.1884 in Rabadat-Trudvalu in Ungarn geboren, war aber polnische Staatsbürgerin. Sie war verwitwet. Über ihren Ehemann ist nur so viel bekannt, dass er Uhrmacher war. Sie war im Haushalt tätig, über einen erlernten Beruf wissen wir nichts. Sie sprach Deutsch, Ungarisch und Wendisch. In dem Haus, Hauptstraße 31, wohnten zwei weitere Familien, die Familien Blaschkes und Schleifer. Katharina Biedermann hatte zwei Kinder, Erwin, geboren am 23.01.1912, und Adele, geboren am 9.04.1902. Erwin war vom Beruf Uhrmacher und seine Schwester Schneiderin. Adele heiratete Karl Blaschkes. Katharina Biedermann hatte einen Bruder in den USA, in Cleveland, Ohio, und äußerte den Wunsch, dorthin auszuwandern. Allerdings fehlten ihr die Mittel zur Auswanderung. Sie wurde nach Wien 2, Große Mohrengasse 34, in eine Sammelwohnung verbracht. Am 24.09.1942 wurde sie mit dem Transport 42, Zug DA519, von Wien nach Theresienstadt deportiert. Nach 4 Monaten wurde sie von dort nach Auschwitz-Birkenau gebracht und ermordet. Ihr Sohn Erwin besaß die notwendigen Dokumente für die USA und so konnte er zu seinem Onkel nach Ohio flüchten. Er war völlig mittellos und konnte die Familie Blaschkes nicht für die Ausreise unterstützen. Er heiratete eine Wienerin und überlebte den Holocaust. Über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Familie Blaschkes. Karl Blaschkes wurde am 16.09.1900 in Wien geboren. Vom Beruf war er Maler und Anstreicher. Aber er arbeitete als Vertreter und war ab Mai 1938 ohne Arbeit. Er heiratete Adele Biedermann, geboren am 9.04.1902 in Warschau. Sie war vom Beruf Schneiderin. Die Familie Blaschkes wohnte mit Katharina Biedermann im selben Haus. Der Ehe mit Adele entsprang ein Sohn, Bruno Alfred, der am 11.03.1938, also einen Tag vor der Okkupation Österreich durch Deutschland, geboren wurde. Es liegt ein Briefwechsel zwischen Karl Blaschkes, seinem Schwager Erwin Biedermann und der Kultusgemeinde vor, wo es um die Bezahlung von der Schiffskarte nach den USA ging. Erwin Biedermann konnte zwar die notwendigen Einreisedokumente beschaffen, war jedoch nicht in der Lage, die Schiffskarten zu bezahlen. Die Familie Blaschkes wurde in eine Sammelwohnung nach Wien 2, Große Mohrengasse 34-14 verbracht. Am 1.10.1942 mit Transport 43, Zug DA522, nach Theresienstadt deportiert und nur 11 Tage später von dort mit Transport EQ am 12.10.1944 nach Auschwitz-Birkenau gebracht und ermordet. Der Zeitpunkt der Ermordung ist nicht bekannt.